Also ich finde, wenn Steine ungesund wären, dann dürften sie ja auch gar nicht mehr verkauft werden. Allein schon wegen der EU. Die hätte ja das Steineverkaufen dann schon längst verboten. Aber im Gegenteil, wo man hinschaut, verkaufen sich Steine wie die warmen Semmeln. In den Geschäften und im Internet drin. Die wissen schon gar nicht mehr, wo sie alle die Steine hernehmen sollen, um die sie angefragt werden. Letztes Mal stehe ich auch wieder neben so einer. Ja, sie nimmt den hier für den Rücken, den da gegen die Falten und die zwei da noch für die Motivation. Am gefragtesten aber sind derzeit diejenigen Steine, die fürs Geld gut sind und gegen die Inflation. Die legt man sich in den Geldbeutel, damit die Scheine nie ausgehen. Und weil der Nachschub für solche Steine gerade wie alles halt mit den Lieferschwierigkeiten zu kämpfen hat, haben sie beim Professor Wulser angefragt, ob der da nicht ein Mittel weiß. Weil der Professor Wulser, der ist da ja auch Experte. Der hat ja die Alchemie studiert. Das wird in der heutigen Zeit gar nicht mehr zum Studieren angeboten, die Alchemie. Aber der Herr Professor Wulser hat's noch gehabt. Da sieht man mal wieder, wie die Zeit vergeht. Jedenfalls ist der Professor Wulser dann mal eines schönen Tages gekommen und hat ihnen einen ganzen Haufen von den Steinen gebracht, die gut sind für den Geldbeutel. Und wie sie sich gefreut haben, den ganzen Haufen haben sie gleich genommen, bis auf das letzte Brösel. Das muss eine richtige Sensation gewesen sein. Vor ein paar Tagen habe ich den Herrn Wulser eh wieder in der Metzgerei drin gesehen. Da habe ich ihn mal drauf angesprochen, ob das wirklich wissenschaftlich bewiesen ist mit den Steinen da. Sagt er, ja, absolut erwiesen ist das. Und ob die Steine tatsächlich gut für den Geldbeutel sind, hat er ebenfalls ja gesagt. Und dass er mich auch nicht angelogen hat und es echt funktioniert, habe ich allein schon daran gesehen, dass der Herr Wulser sich in der Metzgerei drin gleich einen ganzen Ziegel Leberkäse mitgenommen hat. Mit der Bemerkung, dass das ganze Geld derzeit überhaupt gar keine Rolle für ihn spielt. Das war dann der Beweis, gell?